Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Meine Lieben, meine Besten, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, offene Sendung, offene Telefon-Talkshow. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das hier ist die Nummer 0800 5678 111 oder ihr könnt faxen unter 0800 5678 110. Marco ist der Erste heute Nacht. Herzlich willkommen. Hallo Marco. Hallo Domian, grüß dich. Marco, was ist dein Thema? Mein Thema ist Fetisch. Dein Thema ist Fetisch. Genau, ich komme aus der Nähe von Kiel. Aha. Ich habe einen ganz, ganz außergewöhnlichen Fetisch. U-Boote. Und zwar trage ich nicht etwa Leder oder Lack oder sonst etwas, sondern dicke Daunenklamotten. Mhm. Also ganz normale Winterklamotten. Mhm. Und zwar der Grund, ganz einfach erklärt, ich mag diese Stoffe auf der Haut spüren. Mhm. Also Polyester, Nylon und so weiter. Moment, aber die sind, das magst du auf der Haut spüren? Ja, ja. Und die sind mit Daunen gefüllt, oder wie? Das Gefüllte interessiert mich eher weniger. Das ist zwar zusätzlich noch eine Art Kuschelfaktor, aber ansonsten, mich interessiert mehr dieser Stoff auf der Haut. Das heißt, es könnte auch so ein Stoff sein ohne Daunenfüllung? Kann auch ohne Daunenfüllung sein. Natürlich ist immer besser mit, weil durch so einen Druck, den die Daunen hervorheben, dieser Stoff auf die Haut gepresst wird förmlich. Mhm. Das ist ja eine ganz warme Kleidung. Das ist eine ganz warme Kleidung. Das ist der einzige Nachteil. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich, wenn du die im Sommer anziehst, kompliziert, ne? Das ist kompliziert. Man wird auch ein bisschen blöd angesehen in der Stadt zum Beispiel. Erklär doch mal genau. Also es sind so ganz dicke, daunengefütterte Hosen, die mit einen Nylonbezug haben von außen. Mhm. Und oben, wie sehen die Kleidungsstücke oben aus? Ja, das ist überall Daunen. Das sind also Hosen, das sind Overalls, das sind einfache Daunenjacken. Vor allem, also ich habe da zig zu Hause, ich habe einen Daunenmantel und so weiter. Mhm. Skihosen, Lasthosen und vor allem Schlafsäcke. Du kannst ja im Schlafsack ja schlecht spazieren gehen. Nee, aber halt... Für zu Hause dann. Ja, vor allem sexuell, deshalb ja fetisch. So, jetzt, wie habe ich mir das vorzustellen? Gehst du im schönen Kiel an einem schönen Sommertag mit deiner Daunenkleidung spazieren? Ich gehe da spazieren. Im Sommer auch? Auch im Sommer? Auch im Sommer, ja. Ich meine, wir haben es ja hier oben im Norden sowieso etwas kühler. Naja, aber so viel du auch nicht. Ja, klar. Aber ich suche auch so ein bisschen Leute öfters mal. Ja. Die da mitmachen und ihr habt auch teilweise schon mal Erfolg gehabt. Mhm. Das ist halt minimal. Ja, aber die Frage ist ja jetzt, Marco, hast du das immer an oder nur, wenn du irgendwie drauf bist? Ja, nur wenn ich drauf bin. Das ist wie oft bist ein du Teil vom Leben, sage ich mal. Ja, wie oft bist du in der Woche oder im Monat diesbezüglich drauf und gehst dann mit deinen Daunenklamotten durch die Welt? Also durch die Stadt, sage ich mal, einmal in der Woche oder so. Doch, aber dann doch. Ja, klar. Dann doch. Ja, ja. Hast du diese Daunenklamotten auch zu Hause an? Ja, ja. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist was Sexuelles. Das heißt, du bist ja auch ein stinknormaler Mensch und man kann ja nicht total immer an Sex denken. Und von daher, man braucht ja auch ein bisschen Abstand, man muss auch arbeiten und so. Ja. Von daher. Ja. Hast du diese Daunenklamotten auf nackter Haut? Also du hast keine Unterhose an dabei, nein, zum Beispiel. Ist es dann so, wenn du diese Sachen anhast und beispielsweise durch die Straßen marschierst, dass du in einer permanenten Erregung bist durch diese Klamotten? Will ich so nicht sagen. Also das kann man so nicht sagen. Es ist immer reizbar, wenn man jetzt auch in der Stadt eine andere Frau sieht oder so, in den Daunenklamotten. Ich fotografiere zum Beispiel auch gern natürlich dann diese Frauen zum Beispiel und so, nun bist du eine Stunde durch die Stadt gewandert. Hast vielleicht Frauen gesehen, die du erotisch und interessant findest. Spürst deine Daunen und das Nylon an deinem nackten Po und überall. Mhm. Und dann kommt Marco irgendwann nach Hause. Mhm. Was machst du dann? Ja, genau das, was du dir jetzt vorstellst. Ist das so, ja. Noch während du die Sachen anhast, also in den Klamotten, oder ziehst du dich dann doch dafür aus? Also ich bin jetzt nicht so, dass das so oft vorkommt, aber irgendwann, ich bin jetzt momentan Single, irgendwann muss die Energie halt raus. Also sagen wir es ganz klar, reden wir nicht um heißen Brei rum, du onanierst dann in deinen Daunenklamotten. Ja. Ja, aber du onanierst hoffentlich nicht da rein. Nein, das natürlich nicht. Ich muss jetzt noch etwas dazu sagen. Es gibt nämlich in Deutschland nicht nur mich, sondern auch 20 andere Leute, die sich dazu bekennen. Ist es wahr? Die auch den Down-Fetisch haben. Ist es wahr? 20 andere Leute? Mhm. Und da ist jetzt ziemlich wenig, aber immerhin in dem Bereich, also doch schon viel. Du hast keine Freunde im Moment. Aber du hattest sicher mal eine, gehe ich von aus. Mhm. Wie hat die Freundin das denn aufgenommen? Oder hat sie das gar nicht gewusst? Also ich muss noch zusätzlich sagen, ich interessiere mich für SM. Ich bin dominant und Sadist, hundertprozentig. Mhm. Und in der Partnerschaft an sich hat das ja nichts zu sagen, SM. Allerdings, die Freundinnen sind da immer gut mit klar gekommen. Das ist kein Thema. Es ist ja auch ein Kuschelfaktor. Ja. Und es ist jetzt nicht sowas wie Lack und Leder, wo du sofort in einer im Klischee drin bist. Es hat auch was Gemütliches, ne? Genau. Gehst du denn dann mit deinen Freundinnen auch erstmal mit deinen Daunenklamotten in die Kiste? Ich sag mal so, es muss nicht sein. Man kann es irgendwie als Anheizer benutzen. Du kannst natürlich wunderbar mit deiner Freundin in deinen Daunenschlafsack gehen, ne? Das geht. Das gefällt der Freundin. Wenn du großen hast, geht das. Genau, du hast deine Daunen um dich herum und alles ist eigentlich in Butter, ne? Mhm. Wenn die Freundin das hinnimmt, wenn die nicht sagt, hier Marco, Meise, ne? Mhm. Ja gut, ich meine, solche Leute hat man auch. Das ist halt auch heutzutage so, vielleicht kann ich dazu noch was sagen, dass sich viele Leute verstecken. Mhm. Weil sie irgendetwas haben, weil sie zum Beispiel homosexuell sind oder sonst irgendwas. Mhm. Und das finde ich einfach... Wobei, wir wollen mal sagen, heutzutage ist es ja schon alles sehr offen. Mhm. Wenn wir mal die Zeit nur 20, 30 Jahre zurückschrauben, da haben die Leute sich versteckt oder verstecken müssen. Ne? Da leben wir schon in einer relativ offenen Zeit. Wie sind denn die Reaktionen der Kieler und Kielerinnen, wenn du im Winter, nein, eben nicht im Winter, sondern im Sommer, mit deinen Daunen da rumsaust? Ja, das ist jetzt nicht so extrem, also... Meistens gehe ich auch mal abends in die Stadt oder so, da sieht man ja halt nur wenig. Und manchmal, ich bin jetzt eigentlich nicht der Typ, der sich so gern zeigt, aber manchmal ist es auch ganz interessant. Mhm. Also, es kommen eigentlich nur positive Reaktionen. Wie hast du das denn, im Bekanntenkreis. Ja. Wie hast du das denn rausbekommen, dass es noch 20 andere Gleichgesinnte gibt in Deutschland? Ja, ich hatte eine Homepage im Internet, die ist momentan leider nicht online. Mhm. Und da haben sich ziemlich viele Leute gemeldet. Und da gibt es auch wieder Unterschiede. Da gibt es Leute, die zerreißen diese Klamotten und finden das Sex anregend oder beschmutzen die, wälzen sich im Schlamm oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die bestreichen diese Klamotten mit Himbeermarmelade. Ja, also sowas. Alles sowas. Haben wir alles schon gehört. Da auch. Das finde ich natürlich abartig. Aber natürlich, ja. Weil mir tut sowas immer leid, wenn ich die Klamotten sehe. So eine Jacke kostet 100, 200 oder auch 500 Mark. Und dann ist sie zerrissen, nur aus Lust heraus. Genau. Ne? Gut, also... Wieder mal eine Premiere hier bei uns in der Sendung, ein Daunenfetischist. Ja, also wenn jemand dazu reden möchte, darüber reden möchte oder auch mehr, also... Stehst du ganz zur Verfügung. Ich meine, das Glückliche an dir oder bei dir wäre wahrscheinlich, wenn du eine Frau fändest, die auch so geschickt ist, genau, ne? So ist das. Ja, dann ist natürlich sehr schwierig. Ich muss immer noch dazu sagen, es ist nun keine Pflicht. Das heißt nicht, dass man immer mit Daunen ins Bett geht oder so. Oder immer SM oder so. Das ist ja noch nicht so der Fall. Marco, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Ja, alles Gute noch für dich. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. Jetzt bin ich verbunden mit Markus. Und Markus ist 16 Jahre alt. Hallo, Markus. Hallo. Entschuldigung, ich muss hier gerade mal eben was drehen. Jetzt habe ich es getan. Markus. Ja? Dein Thema, weswegen hast du angerufen? Ja, mein Thema ist, weil mein Vater mich schlägt. Du bist 16 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Mhm. Und dein Vater schlägt dich noch? Mhm. Wie kommt das? Erzähl mal. Ja, weil ich damals, also vor 2 Jahren, Auto gefahren bin und sein Benz gegen eine Laterne gesetzt hat. Wie lange ist das her? 2 Jahre. Und vorher hat er dich nicht geschlagen? Mhm. Und seitdem schlägt er dich? Mhm. Also es hat angefangen, dass er wütend war über den Unfall? Mhm. Und muss zufügen, ist mein Stiefvater. Ist dein Stiefvater. Aber er hat dich vorher nicht geschlagen. Es fing an mit dem Autounfall. Mhm. Nur kurz zu dem Autounfall. Bist du weit mit dem Auto rumgefahren? Ja, so 3 Kilometer. Und hast ihn dann gleich gegen Laterne gesetzt? Mhm. Schaden, wie hoch war der? So 6.000. Mhm. Nur ist die Sache ja eigentlich vergessen, nach 2 Jahren. Wann schlägt er dich denn, in welchen Situationen? Also wenn ich jetzt am Tisch sitze zum Beispiel und mir fällt irgendwas runter, dann habe ich ja einen mit drin. Ich habe es nicht verstanden, sag nochmal. Wenn du am Tisch sitzt, dann? Ja, und mir fällt entweder ein Glas und es geht kaputt oder eine Gabel, dann habe ich gleich mit drin, dann knallt er mir gleich rein. Also wegen ganz belanglosen Dingen. Also wenn ein Glas umkippt oder so, oder eine Gabel runterfällt. Wie reagierst du dann darauf? Ja, ich fange halt an zu weinen, weil es mich bisher innerlich trifft. Wehrst du dich? Hast du dich auch schon mal versucht zu wehren? Das hat keinen Sinn, also der ist tausendmal stärker als ich. Wie oft kommt das vor? Ja, so 4-5 Mal die Woche. So oft? Und immer wegen Lappalien? Ja, oder eigentlich schon, weil ich mache nochmal nicht viel Blödsinn. Du machst viel Blödsinn, ja. Ich darf nicht zum Arzt oder so, weil ich glaube, ich habe jetzt gerade einen Schlüsselbeinbruch, weil er mir eine Flasche auf den Kopf gehaut hat. Und dann ist irgendwas rund, also dann bin ich irgendwo angestoßen und ich glaube, ich habe jetzt einen Schlüsselbeinbruch. Hast du Schmerzen? Ich kann den Arm gar nicht mehr richtig bewegen. Also es ist dann nicht nur irgendwie ein Klaps irgendwo hin, sondern es sind schon heftige Schläge, die er dir verpasst. Ja, zum Beispiel im Industriedrehstuhl hat er mich mal aufs Kreuz gestanden. Mit dem ganzen Stuhl, die aufs Kreuz. Einfach hochgepackt und ich war auf dem Weglegen, hab gelesen und einfach aufgeschlagen und halt anfangen zum Lachen. Wie viele Leute seid ihr in der Familie? Also ich, der Stiefvater, meine Mutter und ich. So, eine ganz kleine Familie, zu dritten. Was sagt denn deine Mutter dazu? Ja, meine Mama sagt einfach dazu, dass ich einfach meinen Mund halten soll, ja nichts im Jugendamt sagen soll und ruhig sein soll. Also deine Mutter hält gar nicht zu dir? Nein. Kannst du dir das erklären, dass das erst seitdem passiert ist jetzt, oder also angefangen hat zu passieren, seit die Geschichte mit dem Unfall vorgefallen ist? Ja, er wollte, glaube ich, von 6.000 Mal irgendwas besonders kaufen oder es war mehr und deswegen ist der Traum geplatzt und so halt seitdem sauer auf mich. Und wie lange ist er schon in eurer Familie? Wie viele Jahre? 5 ja. Jahre. 3 Jahre ging es einigermaßen gut. War denn das Verhältnis vorher sogar richtig gut oder auch nicht so ganz dolle? Ja, ich war halt zeitlang davor im Heim. Und dann bin ich halt rausgekommen. Und dann hab ich dann erst ein bisschen im Auto gemacht. Also so innig war das auch nicht zwischen dir und dem Stiefvater, vor dem Autounfall meine ich. Eigentlich, also ich war bis am Wochenende da, in den Ferien. Und jetzt hast du gar keinen Spaß mehr zu Hause zu sein, weil ständig irgendwas was passiert und du hast auch Angst vor dem Mann. Ja, aber hier oben, also ich habe meinen Dachboden aufgebaut, also und da oben bin ich sicher, weil er hat eine Verletzung am Bein, da kommt er nicht hoch. Also bin ich oben sicher. Du kannst letztendlich ja nicht so weitergehen. Wenn du jetzt sogar eine Verletzung hast und du darfst wegen dieser Verletzung, mit der Verletzung nicht zum Arzt, weil er Angst hat, dass da irgendwas rauskommt, hat das Jugendamt ein Auge auf dich, weil du schon mal im Heim warst. Ja. Warum warst du denn eigentlich im Heim? Warum? Weil es mein Stiefvater so wollte. Wenn du jetzt aussuchen könntest, Markus, würdest du eigentlich lieber wieder ins Heim gehen? Nein. Bitte? Nein. Nein, das doch nicht. Also dann doch lieber zu Hause bleiben. Weil im Heim wurde ich genauso geschlagen. Von wem? Ja, von der Erzieher. Hast du das jemandem mal erzählt? Ja, mein richtiger Vater, der ist da hingegangen, hat sich immer vorgeknüpft. Wo ist denn jetzt dein richtiger Vater? Also bei seiner neuen Frau. Es gibt keine Möglichkeit, dass du zu dem eventuell ziehen könntest? Da müsste ich mal schauen. Weiß denn dein richtiger Vater davon, dass der Stiefvater dich schlägt? So ein bisschen. Warum zählst du es ihm denn nicht richtig? Ja, weil ich das sonst mein Stiefvater vorknüpfen würde und dann richten würde. Was? Weil was? Weil er ihn sonst richten würde. Weil ihn richten würde? Was, was meinst du damit? Ja, ich weiß nicht, ob er noch lebt. Ob er denn noch lebt? Also so meinst du, so heftig geht's dann vor? Mein Vater, der ist da ziemlich schnell drauf. Also. Hast du denn mit deiner Mutter schon mal, wenn du mit der Mutter alleine warst, mal darüber gesprochen und gesagt, ich habe so eine Angst und ich halte es eigentlich gar nicht mehr großartig aus hier. Es muss irgendwas passieren. Sie will es gar nicht wahrhaben. So, du musst aber irgendwas passieren, Markus. Ne? Ich vermute mal, das ist ja auch der Grundsatz des Anrufs, dass du jetzt irgendeinen Rat suchst, was du machen sollst. Mhm. Ne? Aber du hast jetzt alle Möglichkeiten so dargestellt, dass sie schlecht sind. Also wenn du dich jetzt beim Jugendamt melden würdest und das erzählst, ja. Was könnte dann passieren? Ja, dass ich vielleicht schauen, dass ich zu meinem Vater komme. Das was? Dass ich vielleicht schauen, dass ich zu meinem Vater komme. Mhm. Wobei das ja keine schlechte Lösung wäre, oder? Eigentlich ist schon ganz gut. Mhm. Und deinen Vater direkt anzusprechen, ist eben keine gute Lösung, weil du Angst hast, er macht irgendwelchen Unsinn und macht sich unglücklich dadurch. Mhm. So. Ich würde jetzt dir wirklich empfehlen, Markus, wenn das Maß jetzt voll ist und du eigentlich so nicht mehr leben möchtest, wie das jetzt abläuft bei euch zu Hause, dass du alleine, du bist immerhin 16 Jahre alt, dass du dich ans Jugendamt wendest und denen sagst, was los ist. Mach ich. Ich möchte aber trotzdem nochmal, weil wir wollen ja hier keine Fehler machen und nicht, dass irgendwas geschieht, was hinterher für dich nicht gut ist, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter nochmal redest. Ja? Okay. Das geht so, du legst auf und der Peter ruft dich sofort wieder an. Mhm. Alles klar? Ja. Ich wünsche alles Gute, Markus. Ja, dir auch. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ramona, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja? Ramona? Ja. Ha, da bist du. Ja. Guten Morgen. Morgen. Warum hast du mich angerufen? Ja, weil der Marco, das habe ich eben so durch Zufall mitgekriegt, so beim Rumseppen, der hatte da gesprochen über so Daunenjackenfetischismus und so. So war es, ja genau. Ja, genau. Und mein Mann, der steht da genauso drauf. Sag bloß. Ja. Ist er einer von den 20 Vermuteten in Deutschland? Ja, da gibt's schon ein bisschen mehr, das weiß ich aus Erfahrung. Du bist jung verheiratet mit deinen 19 Jahren. Ja. Wie alt ist denn dein Mann? 28. 28. Wie lange seid ihr verheiratet? Seit dem 15. September. Ach, seit dem 15. Ich dachte, seit meinem 15. Lebensjahr. Seit dem 15. September. Ja. Wann hat er dir das denn erzählt? Oder wann hast du das mitbekommen? Dass ja, er hat es mir ja gar nicht erzählt. Das ist ja das Schöne. Nämlich? Ja, ich bin einen Tag zur Arbeit gemusst und bin dann zum Arzt gegangen, weil es mir nicht gut ging, kam nach Hause und wollte ins Schlafzimmer rein, mich hinlegen. Und dann habe ich erstmal doof geguckt, weil der lag dann im Skianzug. War es sich selbst, dann mache ich erstmal, was ist das jetzt? Scheiße, ne? Was machst du denn jetzt? Ja. Naja, erstmal wieder geschockt aus dem Schlafzimmer raus. Und ihm war das dann natürlich auch total peinlich und meinte dann so, ja, so rumgeredet. Ich sage ja, was ist denn nun? Ja, ja, so und so hat er mir das dann halt erklärt. Und ja, okay, mittlerweile mache ich halt mit, ne? Du machst sogar mit. Diese Geschichte mit dem Schlafzimmer, die du gerade erzählt hast, ich habe das am Anfang akustisch nicht richtig mitbekommen. War das schon, als ihr verheiratet wart? Nee, das war ein paar Wochen, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Und wie lange kennt ihr euch schon? Seit September 97. Ah ja. Ist man dann nicht im ersten Moment wirklich geschockt auch und denkt, mein Gott, was hast du für einen Freund? Was geht hier ab? Ja, im ersten Moment war ich geschockt und er hatte eine knallrote Birne, ihm war das voll peinlich. Ja, natürlich, ja. Und ich wollte es ihm jetzt nicht so zeigen, dass ich jetzt so geschockt bin oder so. Ja. Und habe dann direkt gesagt, ja okay, ich habe da Verständnis für, erklär es mir nur halt. Mhm. Ja. Ist ja eine gute Einstellung. Ja, sicher. Ich meine, mittlerweile habe ich dafür auch kein Problem mehr. Also, jetzt hast du mittlerweile auch eine Seite im Internet. Ach so. Also fast schon ein bisschen professionell. Also natürlich nicht professionell, aber du hast ja gerade gesagt, dass du das jetzt schon mitmachst, das Ganze. Ja. Das heißt, ihr beide liegt jetzt immer in eurem Bett mit Daunenkleidung im Skianzug? Ja, ich meistens nicht, weil er macht das ja halt größtenteils nur so, wenn er in den Klamotten steckt. Ach so. Aber ziehst du ab und zu auch schon mal um es vielleicht ein bisschen mitzumachen, auch schon mal eine Skihose an? Ja, ab und zu ja. Kann auch schon mal passieren. Turnt es dich denn auch an? Nee, antun tut mich das nicht, aber mir macht es auch nichts aus. Mhm. Sagen wir es mal so. Also läuft euer Sexleben schon so auf so einer Ebene, dass er oft in den Skiklamotten im Bett liegt und du nackt daneben und ihr noch euren Spaß habt? Ja. Ist doch auch sehr apart, das Ganze eigentlich. Nee, also ich meine, wir haben jetzt so viele Leute kennengelernt, halt, das ist meistens so verbreitet in Kanada und USA und so. Da gibt es die meisten davon. Ehrlich? Ja, wahrscheinlich, weil es da kalt ist und Nein, die laufen ja auch im Sommer damit rum. Also wenn ihr es gesagt hättest, das ist in Afrika verbreitet, dann hätte ich ja den Glauben an die Menschheit verloren. Aber in Kanada und Amerika. Ja, die haben auch einen richtigen Sommer. Also ja, ja, natürlich. Ja, ja, sicher, klar. Und ihr habt jetzt auch viele Gleichgesinnte schon kennengelernt? Ja. Hier in Deutschland auch? Auch in Deutschland, ja. Habt ihr mit denen Kontakt? Ja, übers Internet. Übers Internet, aber nicht direkten Kontakt. Ja, dort so telefonieren und so, weil die wohnen meistens weit weg. Aber es gibt keine Daunen-Gruppensex-Sessions oder so. Davon habe ich noch nicht gehört. Ah, vielleicht eine gar nicht schlechte Idee, die wir hier kreieren. Oh je. Ja, da würde ich aber dann nicht mehr mitmachen. Das ist auch okay. Sind das besondere Klamotten, auf die dein Freund wiederum steht, oder müssen es einfach nur dicke, warme Sachen sein? Nee, er mag am liebsten so Silber. Silber. Und er Silber mag, und glatt. Und der Marco hat gerade erzählt, dass er mag so auf der Haut gerne dieses Nylon-Gefühl. Ist das bei deinem Freund auch so? Ja, genau. Also der braucht drunter nichts an, halt nur das Zeug da drüber, ne? Mhm. Liegt der dann auch mit Schuhen im Bett? Mit Skischuhen zum Beispiel? Ja. Es ist ja für uns, die wir nicht so gestrickt sind, lustig, ne, uns das vorzustellen. Ihr beide in eurem Ehebett, du splitterfasernackt und er in Skiklamotten, womöglich noch mit Skibrille, oder? Nee, das nicht. So weit geht's dann doch nicht. Aber mit einer Mütze? Ja, das ja. Aber der schwitzt doch dann wie ein Tier da drin. In ja, den da steht ja drauf, dass der schwitzt. Und findest du das dann auch gut, wenn der Schweiß gebadet dann irgendwann mal sich entblößt? Ich meine, mir macht das nichts aus. Ich meine, ich weiß nicht, du wirst wohl auch Sex haben und dabei schwitzt man halt, egal ob man jetzt so eine Klamotten anhat oder nicht. Ja, also mit Klamotten schwitzt man natürlich viel mehr in der Wohnung. Aber wie geht das, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Wie sieht der Sex dann aus? Er liegt vollkommen eingepackt da. Wie sieht das Vorspiel aus? Du kommst ja gar nicht an seine schönsten Sachen ran. Oh, ich komme da schon ran. Die packen mir halt aus. Achso, das gehört dann dazu, dass du ihn irgendwann. Aber du musst eine gewisse Zeit wahrscheinlich warten, ne, damit er das genießen kann, angezogen zu sein. Ja, ist klar. Das sicherlich. Aber ich meine, so zwischendurch kann man ja auch vielleicht mal so die Zeit anders vertreiben, ne, mit so einem kleinen Strip oder so. Achso, ja. Da hat er dann auch schon wieder was von. Und am Ende ist er aber auch dann ausgezogen. Ja. Ja. Bin ich ja beruhigt. Das ist dann so ein bisschen eine. Ja, das ist auch ein bisschen schlecht, weil der Wasserschuss geht nicht so weit runter. Achso, ja, das hat dann ganz pragmatische Ursachen im Grunde. Was das alles gibt, habe ich ja nie. Ja, aber wir haben ganz krasse Leute kennengelernt, die lassen sich extra, die schneidern sich extra selber Skianzüge, damit die auch da drin Sex haben können. Achso, für zwei, ein Skianzug für zwei? Nee, so nicht, aber dass die halt Reißverschlüsse haben, dass sie, dass alle Stellen freigelegt werden können, dann haben die in dem Skianzug Sex. Solche Leute haben wir auch schon kennengelernt. Was es alles gibt. Oder die da draufstehen, sich Silvester da irgendwie mit Knaller zu beschießen im Skianzug und das geil finden, wenn der Skianzug anfängt zu brennen. Vielleicht ja immer doller. Ja, doch, so eine Leute gibt es auch. Ja, es gibt alles. Das ist für mich schon wieder krank. Ja, ja, ich meine, es gibt natürlich Sachen, die wirklich absolut wahnsinnig sind. Und das, da wäre der Punkt auch erreicht, wie gesagt, willkommen, hört der Spaß auf, ne, mit Knallern im Skianzug, weil die Verletzungsgefahr halt enorm ist. Dieses ist halt irgendein Schmanker, eine Schrulle. Wenn jemand das so mag, dann okay, ne. Und wenn die junge Ehefrau das auch mag, umso besser, oder es mitmacht. Ja. Ne, so ist es bei euch. Gibt er denn viel Geld für Skiklamotten aus oder reicht einmal eine einmalige Anschaffung? Oder müssen es immer wieder neue sein? Also ich meine, da kann ich eine Story von letztem Jahr so sagen. Also ich meine, wir sind in Köln, in Düsseldorf, in Mönchengladbach, in Aachen und wo waren wir noch? In Frankfurt unten, wo wir bei seiner Tante waren. Schon mal da rumgelaufen, so lange, bis er die perfekte Jacke hatte. Achso. Die er dann am Ende doch bei uns ein paar Kilometer weiter in Aachen geholt. Also er hat ganz bestimmte Ansprüche. Ja, ja. Die müssen exakt stimmen dann auch. Das muss ein glatter Stoff sein. Das muss ein bestimmtes Silber sein. Nicht irgendein Silber, sondern ein bestimmtes Silber. Ja. Und es darf nicht zu dick sein. Ist klar, ja. Ja. Wenn die Leute in dem Sportgeschäft wüssten, was er damit anstellt, ne, die denken, dass er groß Skifahren geht in die Alpen, Pustekuchen, der liegt im Ehebett und... geht ihr denn auch mal in den Wintersport? Nee, das kann überhaupt nicht Skifahren. Weil das wäre doch besonders schrill, ne? Wenn er dann nackt in seinem Anzug dann vielleicht auch Wintersport machen würde und ihr beide euch anguckt und wisst, wo der Hase langläuft eigentlich, ne? Ja, ich meine, er kann Skilaufen, aber ich nicht. Lernen, Ramona, nee. Lernen. Nee, da breche ich mir die Beine. Also, es gibt nicht nur Marco aus Kiel, der vorhin davon erzählt hat, von dieser Art des Fetischismus, sondern es gibt noch viel mehr. Ramona hat von ihrem Mann erzählt. Ich danke für den Anruf. Okay, bitteschön. Tschüss, Ramona. Tschüss. Herzlich willkommen. 19 Jahre alt, Thorsten, hallo. Wunderschönen guten Abend. Hallo Thorsten. So, wir beide jetzt. Wir beide. Volle Kanne. In die Kiste. Ich sag's dir. Was ist dein Thema? Nee, also nicht so ernste Themen wie jetzt zum Beispiel, die ist das vom dem zweiten Gast. Ja, aber... Und auch nicht so Fetischgeschichten, sondern ich bin einfach nur unsterblich verliebt und... In wen denn? Also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ja. Ich habe die in der Disco gesehen. Ein Mädchen. Ein Mädchen, ja. Ein lebendiges Mädchen. Ein Mädchen. Kein Star. Kein Poster, nein. Nicht Britney Spears. Nein. Da bin ich schon mal beruhigt. Ich habe ein Poster, aber das nur am Rande. Also dieses Mädchen habe ich in der Disco gesehen und ich war die letzten in den letzten 7 Wochen oder letzten 7 Wochenenden 5-mal in der Disco und da habe ich sie jedes Mal gesehen. Und das Wesen ist für mich absolut unerreichbar. Also warum? Ich finde sie einfach nur wahnsinnig hübsch und ich bin absolut angetan. Also, wie ich es zum ersten Mal gesehen habe, da bin ich einfach nur erstarrt. Das war. Also du hast doch gar nicht mit der geredet. Ja, weil ich mich nicht getraut habe. Und genau das ist mein Problem. Also du gehst in die Disco und die heilige Jungfrau steht da. Ja, ich weiß nicht, ob sie... Wahrscheinlich wird sie keine Jungfrau mehr sein. Das ist ja leider nicht mehr heute so, ja, so Mode. Ja, das weiß man nicht. Und du erstarrst vor Ehrfurcht. Ja, sozusagen. Du denkst dir, wie schön sie ist. Ja, richtig. Was für eine Anmut. Quasi nur vor ihr herum. Was für eine Anmut sie ausstrahlt. Ja, genau. Die ist, also wie die sich zur Musik bewegt. Also sie... Zu ihr, sie tanzt nur zu Black Music und ansonsten steht sie nur nebendran und so. Und Thorsten, ne? Beim Tanzen kann ganz viel passieren. Richtig. Ne? Beim Tanzen zeigen Leute oft, was für einen Charakter sie haben, finde ich. Ja, das stimmt. Wer richtig wunderschön tanzen kann, das sagt was über das Innere des Menschen aus. Ja, und es hat für mich schon genug ausgesagt. Also ich bin absolut, also ich habe da halt auch schon getanzt und meistens, also das Tolle ist, wir hatten schon Blickkontakt mehrere Male und ich denke, es muss was zurückkommen von der anderen Seite. Und trotzdem, trotz dass sie auch mich immer wieder auf der Tanzfläche gesucht hat, habe ich es nicht fertig gebracht, auf sie zuzugehen oder zumindest in Radius von 5 Meter einzubringen. Ich habe einfach, da ist diese Mauer, diese unsichtbare und da komme ich nicht drüber. Also, und deshalb unterhalten wir beide uns jetzt, damit jetzt diese Mauer zerschlagen wird. Ich weiß nicht, ob es das sieht. Also, Nein. So einfach wollen wir dir das gar nicht machen. Da muss der junge Herr Thorsten schon selbst dran. So sieht's aus. Ja. Morgen ist wahrscheinlich wieder Disco-Nacht, ne, so, oder? Ja. Ganz genau. Du bist schon ganz aufgeregt, bist natürlich wild erschlossen, dorthin zu gehen. Total aufgeregt. Du hast die Sache natürlich absolut analysiert bisher und beobachtet. Ist da irgendein anderer Junge oder ein anderer Mann im Spiel? Nee, also so wie ich die Sache sehe, ist da keiner, weil sie ist zwar meistens mit Freunden da und tanzt auch mit anderen männlichen Wesen, aber die meisten, die sie angesprochen haben auf der Tanzfläche, waren einfach zu plump und man beobachtet das ja so, wenn wobei die du ja gar nicht gehen. Wobei du ja gar nicht weißt, was die gesagt haben. Richtig, ja, man weiß es nicht, aber man anhand von der Mimik und an der Gestik und so, und wenn die dann was trinken gehen, man merkt, ach, da ist es schon wieder, ja, so war nichts mit dem und so, das ist... Die junge Dame ist nicht nur am Tanzen in der Disco, die sitzt auch schon mal an der Bar oder irgendwo in der Ecke und trinkt was oder... Richtig. Ist sie immer im Kreis von ihren Freunden oder auch schon mal ein bisschen alleine? Die ist auch schon mal alleine. Also jetzt das letzte Mal in der Disco, da hat sie oft alleine da gestanden und da hatten wir auch ziemlich viel Blickkontakt. Und da war eine Szene, da war eines, ich weiß, das sagen auch viele Freunde von mir, du Doofkopf, ja, das ist... Was war da für eine Szene? Das war eine Szene, sie hat etwa 10 Meter weggestanden und wir hatten Blickkontakt. Und meistens, wenn wir uns dann gesehen haben, das war nur so für einen Bruchteil von einer Sekunde, ja, aber man merkt, dass man das Interesse da ist, ja. Man fühlt das. Und da ist sie hergelaufen gekommen zu mir und da hat sie eigentlich einen Meter vor mir gestanden. Und ich denke mal, mehr kann ein Mädchen dann eigentlich gar nicht machen, Thorsten. Weil Mädchen sprechen Jungen nicht an. Thorsten, und du Depp machst nichts? So sieht's aus. Du lockst das Mädchen schon an mit den Blicken und du unternimmst nichts? Ich hab da gestanden, ich hab gedacht, Thorsten, sag was. Thorsten, sag was. Ich hab mich förmlich ausgepeitscht und es ist nichts gekommen. So, jetzt hast du 1000 Fehler gemacht, aber Fehler sind dafür da, sie wieder gut zu machen, ne? Und das Kind ist ein bisschen im Brunnen gefallen, jetzt holst du es wieder raus. Du holst es morgen raus, Thorsten. Morgen sprichst du dieses Mädchen an. Bei der allerersten und besten Gelegenheit. Wirst du, das hab ich mir schon 5-mal vorgenommen. Jetzt sage ich dir das aber und du stehst jetzt in meinem Wort. Gut. Du musst es morgen machen. Sprich sie mit irgendeinem Scheiß an, nach dem Motto, die Musik heute ist gut oder willst du ein Bier oder irgendwas. Das ist völlig egal. Man hat immer so die Sorge, man überlegt sich, wie spreche ich den jetzt an. Und ja, vor allem, vor allem, das ist in Kaiserslautern. In Kaiserslautern wohnen ziemlich viele Amerikaner. Mhm. Und ich denke mir einfach, wenn ich die anspreche und sage, du, tolle Musik, und dann sagt die, what? Oder so irgendwas. Ja, ist doch egal. Es ist halt eine Amerikanerin. Dann redest du halt mehr oder weniger auf Englisch mit ihr, wenn du es kannst. Oder mit Händen und Füßen. Mit Händen und Füßen, ja. Nein, was ich sagen wollte, man fragt immer so, wie soll ich jemanden anreden? Und man denkt sich ganz tolle Sachen aus. Das ist völlig egal, was man sagt. Es kommt darauf an, dass man das erste Eis gebrochen hat und man so einfach ins Plaudern kommt. Das sagt meine beste Freundin auch. Die sagt, wenn wir sie mir angesprochen haben, ja, und hast das erste Wort rausgebracht, dann ist die Hürde eigentlich überwunden. Thorsten, das Schönste ist doch, wenn du sie einfach einlädst auf ein Getränk. Das ist doch das Einfachste. Magst du was trinken? Ich lade dich ein. So, und dann seid ihr im Gespräch. Ja? Es waren bisher drei Situationen, in denen ich mir hätte danach in Popo beißen können. Ja, aber wie gesagt, man lernt ja daraus, ne? Und ich mache dich heute Abend richtig heiß, ne? Ich hoffe, dass das anhält bis morgen. Ja, ich hoffe auch. Und ich hätte gerne am Montag eine kurze Rückmeldung von dir. Das heißt, wir werden dich Montag anrufen, eine Montagnacht, und dann wirst du erzählen, wie es war. Das mache ich. Ne? Da lass dich drauf. Ne? Das machen wir. Also, du sprichst diese Frau an. Egal mit was, und dann vielleicht ist sie ja gar nicht so nett, wie sie aussieht. Ja, das wäre übrigens, ja, das wär vielleicht ist das ja ein völlig dummes Ding, das nur hübsch ist, ne? Kann ja sein. Das kann sein. Aber ich denke mal, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, wie man tanzt und auch wie sie sich unterhält, ob sie mit der Nase nach oben rumläuft und so. Wir wollen jetzt nicht weiter schwärmen, jetzt sind Taten angesagt. Morgen wird Thorsten dieses Mädchen ansprechen und Montag reden wir kurz darüber, wie es war. Abgemacht? Abgemacht. Toi, toi, toi. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. 1.32 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 33, 5 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir freie Themennacht. Das heißt, ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir telefonieren wollt. Meine Telefonnummer 0800 5678 111, eine kostenfreie Nummer, und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden als nächstes mit Hannes und Hannes ist 33 Jahre alt. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch. Hallo Hannes. Ich habe die Schwierigkeit, jetzt also ganz konkret zu werden. Ja. Normalerweise ist es auch ein Schamgefühl bei mir. Mhm. Aber ich sage das mal so, so einigen jungen Männern irgendwie gut anhängen. Ich habe nicht verstanden. Da war gerade eine Störer in der Leitung. Einige junge Männer habe ich noch verstanden. Und dann? Ja, irgendwie zu warnen. Zu warnen? Und ja, ich habe also im Internet beziehungsweise im Chat eine junge Dame kennengelernt. Mhm. Und das war Mitte Oktober. Dann ist Folgendes passiert, dass wir dann Telefonnummern ausgetauscht haben, Fotos ausgetauscht haben. Und die Frau sah eben ganz nett aus und ganz nett, also ganz nette Stimme, war auch ganz lieb. Und dann fing sie auf einmal am Telefon an zu weinen. Und zwar, dass sie finanzielle Schwierigkeiten hat. Das heißt, sie wollte sich selbstständig machen, hat sie auch höchstwahrscheinlich, wie ich so von anderen Chat-Teilnehmern gehört habe. Und sie hat mir quasi 9.300 Mark aus der Tasche gezogen. Ihr habt euch noch nicht getroffen gehabt vorher? Ja. Ihr habt nur telefoniert miteinander? Nein, wir haben uns bis jetzt noch nie getroffen. Lass uns nochmal an den Anfang gehen. Du sagst, ich habe die im Internet kennengelernt, in so einem Chat-Raum oder wie? Oder wo hast du sie genau kennengelernt, im Internet? Ja, und zwar gibt es ja, also im Internet gibt es ja spezielle Chaträume, Und in diesem Chatraum habe ich sie unter ihrem Foto kennengelernt. Mhm. Okay. Wir haben auch also E-Mails ausgetauscht. Ja. Und dann, hat sie dir nur die Ohren voll gejammert, dass sie wenig Geld hat und du hast ihr 9000 Mark überwiesen? Ja, also ich fing an mit 900 Mark und dann hat sie gesagt, sie hat jetzt also kranke Mutter und so weiter, krebskrank und... Ja. Hanni, aber entschuldige, ein wenig meine Schadenfreude. Ja. Weil du, wie kannst du denn so blöd sein und das nur so übers Telefon machen, ohne dass du den Menschen überhaupt kennengelernt hast? Da muss ich ja fast sagen, es geschieht ja recht, dass es so passiert ist. Warum ist das geschehen? Warum ist das geschehen? Die Frau hat mich auch zum Teil am Telefon halt gemacht und hat mir die große Liebe versprochen und so weiter und so weiter. Du bist ein Mann von 33 Jahren. Ja. Weiß ich ja. Aber ich rufe auch nur an, um irgendwie... Um andere Doofe zu warnen. Hörst du mich nicht, wenn ich dich anspreche dazwischen? Ja, wenig. Wenig? Wenig. Also du rufst an, um andere Doofe auch zu warnen? Ja, das ist also nicht gerade also anderen Männern auch passiert. Ich glaube, dass sie da so eine Masche drauf hat. Mhm. Also so eine Heiratsschwindlerin kann man das nicht nennen, eine Chat-Schwindlerin. Richtig. Und wenn die das öfters macht, kommt da gut Kohle zusammen, ne? Das glaube ich auch, Hast du ihr das von deinem Konto auf ihr Konto überwiesen oder hast du das Bargeld irgendwo hingeschickt? Nee, also das ging also kontomäßig rüber. Also kontomäßig rüber. Per Überweisung. So, und wie ist dann aufgeflogen, dass es alles nur Lug und Trug war? Ich wurde von einigen anderen Leuten im Chat angesprochen. Mhm. Und die haben gesagt, Mensch, du armer Kerl, du verrückter Kerl, was hast du da gemacht, das Geld siehst du nie wieder. Mhm. Und da hast du danach dann nie wieder mit ihr geredet? Ich habe versucht, sie also telefonisch zu erreichen, aber dauernd war das Telefon besetzt. Mhm. Dann habe ich sie per E-Mail also angeschrieben. Mhm. Dann kam keine Reaktion zurück. Also nichts. Dann habe ich per SMS geschrieben, es kam auch keine Reaktion zurück. Dann habe ich einen Brief geschrieben, der Brief kam zurück. Das heißt, du hast auch eine Adresse von der? Ja, klar. Mhm. Also ich habe alles. Ich habe die ganzen gegenseitigen E-Mails noch. E-Mails ist klar. Aber du hast sogar eine richtige Postanschrift, um ihr zu schreiben. Naja, so klar ist es nicht. Wenn du sie nicht mal gesehen hast, ist es nicht klar, dass du eine Postanschrift hast. Was willst du jetzt weitermachen? Willst du deine Wunden lecken und dich zurückziehen? Oder planst du eine Anzeige oder irgendwas? Nein. Eine Rückzahlungsfrist bis zum 5.12. Jetzt hören wir dich überhaupt gar nicht mehr. Also, dann belassen wir es dabei. Warnung an alle jungen Männer, wenn im Chatraum eine schöne Frau hier anspricht, die 9000 Mark oder mehr haben will, seid nicht so dumm wie Hannes, der ist auf die Schnauze gefallen. Und vielleicht hat er ja Glück, dass da irgendwas noch mal zurückfließt. Ich glaube es fast nicht, ne? Naja, gut, also ich habe jedenfalls eine Frist bis zum 15.12. gegeben und dann schalte ich meinen Anwalt ein, ne? Ja, mach das mal. Jo. Alles Gute, Hannes, und sei vorsichtig demnächst, ne, beim Checken, ne, nicht geil vor dem Computer sitzen, ne, und alle Ratio und Vernunft ist dahin. Ne? Alles Gute, tschüss, Hannes. Ja, tschüss. Hatten wir wieder eine schlechte Telefonleitung, wahrscheinlich eine Handyleitung. Ruft bitte, ich sag's mal immer wieder zwischendurch, wenn ihr anruft und wenn ihr ein Festnetz habt, eine Festnetzleitung, ruft bitte per Festnetz an, weil, ihr habt es gerade auch wieder gehört, die Handyleitungen teilweise so schlecht sind, dass das kein schönes Gespräch ist, weil wir uns nicht richtig verständigen können und die anderen haben da auch nichts von, weil es dann eher ein bisschen nervig ist. Also wenn es irgendwie geht, nicht mit Handy, sondern mit Festnetz, wenn ein Festnetz in der Gegend ist. Ramona. Ach, ich hatte heute schon mal eine Ramona. Nee, ich bin eine andere. Du bist eine völlig andere, du bist ein Tick älter, auch 38 Jahre alt. Richtig. Na? Also, Lumia, mein Problem ist folgendes. Ich bin, ja, so seit meinem 19., 20. Lebensjahr, habe ich bemerkt, dass ich, sehr nymphomanisch veranlagt bin. Als hätte ich es schon wieder an der Stimme gehört. Wie? Ich höre in deiner Stimme Sex. Richtig. Den puren Sex. Richtig. Das Problem ist einfach nur das, ich hatte eine siebenjährige Partnerschaft, die anfangs eigentlich für seine Begriffe ganz normal lief. Das heißt so 3-4 Mal die Woche Sex. 3-4 Mal? Dann wurde es aber immer weniger, weil er auch sehr viel Desinteresse zeigte. Das ging irgendwo doch schon gegen Strich. Mhm. so dass der Sex auch teilweise verloren ging dann. Mhm. Und die letzten anderthalb bis zwei Jahre für mich ziemlich problematisch waren. Das heißt, ich habe mich dolle gequält. Mhm. Und habe gedacht, bevor ich mich auf andere Männer einlassen würde, gehe ich sauber aus der Beziehung raus. Mhm. Habe das auch getan. Du bist jetzt aus der Beziehung seit? Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren aus der Beziehung raus. Und seit zwei Jahren halt auch keinen Sex mehr gehabt, was ich unwahrscheinlich bedauere. Moment, du hast jetzt seit zweieinhalb Jahren keinen Sex gehabt. Und trotzdem sagst du, du bist nymphoman. Ja, ich würde dir das auch versuchen zu erklären. Bitte, ja. Es gibt diese gewissen Dating-Lines in dem Begriff. Mhm. Und seit ungefähr zwei Jahren tauge ich halt auf Datinglines rum, versuche erotische Gespräche zu bekommen, was eigentlich, ich denke mal, so von der Stimme her kein Problem ist. Ich glaube, ich habe schon sehr diesen Datinglines, diesen Telefonleitungen angepasst in der Stimme, ne? Unwahrscheinlich. Ja, du machst das ja schon so, als wärst du kurz vorm Kommen hier. Nein, das ist es ja natürlich nicht, aber es ist für mich ein Heidenproblem. Ja. Verstehst du? Weil, es gibt nicht, sagen wir mal, es gibt nicht so viele Männer, die auch nymphomanisch veranlagt sind. Mhm. Hast mit denen immer nur Telefonsex dann? Richtig. Mhm. Bloß ich sehe darin auch wiederum eine Gefahr, dass wenn das jetzt weiterhin auf Dauer so vonstatten geht, dass ich selber von diesen Dating-Lines oder auch von Gesprächen abhängig werde. Mhm. Ja, ich verstehe, wie du meinst. Einfach nur noch Gefühl und Sex empfinden kann während Gesprächen. Hast du immer, wenn du mit den Männern dann Telefonsex machst, hast du dann auch einen Orgasmus dabei? Ja, kann man so sagen, ja. Wie oft passiert das? Da ich ja jetzt momentan auch zu Hause bin ich eigentlich, sagen wir mal, von 24 Stunden am Tag bin ich mit Sicherheit 18, 19 Stunden auf so eine Line. Und die ist ja für dich als Frau kostenlos, ne? Richtig. Mhm. Aber du musst immerhin deine Telefonkosten bezahlen, ne? Deine Privatkosten. Das ist richtig. Wenn ich jetzt auf diese Datinglines gehe, auf die 130er Nummer oder 0800er Nummern, das kostet mir ja nichts. Das kostet dir ja gar nichts. Überhaupt nicht. Das heißt, du bist den ganzen Tag, bist du arbeitslos im Moment oder wie kommt das? Ja, also ich bin zu Hause, ja. Durch einen Umzug bedingt. Ja. Bist du den ganzen Tag am Telefonsexen? Ja, sagen wir mal jetzt nicht am Stück, aber es gibt schon Unterbrechungen, wenn ich mal das Schnule so Telefon aufladen muss oder so. Auf wie viele Orgasmen kommst du? Sagt man Orgasmen? Also am Tag? Naja, ich schätze mal so auf 6-7 Orgasmen mit Sicherheit am Tag. Mhm. Und dann geht das manchmal auch in der Nacht weiter. Weißt du, Romana, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Begriff nymphomanisch bei dir. Weil du, wie du dich gerade beschrieben hast, vor dieser Zeit, klang das nicht nymphomanisch, sondern relativ normal mit einem durchaus gesunden sexuellen Bedürfnis. Das ist richtig, aber jetzt? Du meinst jetzt, was während der Beziehung war? Ja. Ja, nein, ich hatte jetzt gerade gesagt, ich bin auch dann nachts, wenn es mal keinen Sex gab, bin ich halt ins Wohnzimmer gegangen, Schlafzimmertür zugemacht und habe halt auch die Dating-Mails angewählt. Damals auch schon. Aber gehen wir mal noch ein paar Jahre weiter zurück, vor dieser Beziehung. Du bist jetzt 38, die Beziehung hat 8 Jahre, hat die gedauert, ne? Richtig. Also gehen wir mal so ins Alter von 28, blättern wir mal 10 Jahre zurück. Wie warst du da drauf? War schon ähnlich so. Mhm. Ne? Bloß wie gesagt, es hat sich dann mit den Jahren immer mehr gesteigert und ich habe das selber auch gemerkt. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du so scharf drauf bist, wieso suchst du dir real keine Männer? Das kann ich dir auch versuchen zu erklären. Weil immer im Hinterkopf der Gedanke ist, ja, wenn du jetzt jemanden kennenlernst und lässt sie auf eine Beziehung ein und derjenige merkt halt, dass es mehr als normal ist, was ich gerne möchte, dass der mich dann wieder als krank einstufen würde und es genauso ablaufen würde wie in meiner vorhergehenden langjährigen Beziehung. Was wäre denn für dich eine Idealvorstellung, wenn du real mit einem Mann in einer Verbindung wärst? Wie oft sollte Sex stattfinden? Also ich denke schon am Tag. Also gut, es kommt auch drauf an, wenn er berufstätig ist, gut, dann geht das auch. Also am Tag oder sagen wir mal, wenn er zu Hause ist, mit Sicherheit möchte ich ganz gerne auf 5-6 Orgasmen noch kommen am Tag. Pro Tag? Mhm. Oh, aber ich stufe das auch nicht unbedingt als krankhaft ein. Es sind einfach Bedürfnisse. Ich habe wahnsinnig gerne Sex. Ich brauche das auch. Ich fühle mich wohl dabei. Es weicht natürlich schon von der Norm ab. Richtig, ne? Das ist ja richtig. Aber ich meine, wir haben ja vorhin auch, das ist ein blödes Beispiel, aber vorhin das mit diesen Daunenjacken. Ja, ja, ne? Ja. Und ich denke mal, es wird sicherlich auch Nymphomanen geben, die unbedingt nicht dazu stehen. Ja, nein, das Problem ist natürlich jetzt in dem Fall, wenn du sagst für dich, ich empfinde das nicht als eine Störung. Ne, wenn du sagen würdest, es ist jetzt eine Störung, müsste man in einer ganz speziellen Weise vorgehen. Wenn du sagst, es ist keine Störung, dann hast du nur das Problem, du musst einen Mann finden, der genauso drauf ist. Gibt es ja. Das ist richtig, wie gesagt, ich finde nicht, oder ich denke mal, ich suche nicht intensiv danach. Weil ich finde eigentlich dein Leben schon sehr bedenklich, wie du es gerade geschildert hast. Und da hört bei mir auch so der Spaß auf das Verständnis für eine besondere Art der Sexualität. Weil du lebst ausgesprochen isoliert. Das ist richtig. Du machst etwas, was leicht in eine Sucht abgleiten könnte, wenn es nicht schon eine Sucht ist. Also ich meine jetzt das Telefonieren, der Sex kommt auch noch dazu. Ich glaube, dass du dir, deinem Leben, deiner Seele, deinen Gefühlen, so wie du jetzt lebst, nichts Gutes tust. Das heißt, da muss irgendwas passieren, das muss aufgebrochen werden. Domian, das weiß ich ja auch alleine. Mhm. Und das sind auch meine Befürchtungen. Wenn das jetzt über Jahre noch weiterhin so gehen sollte, oder sagen wir mal, über 1-2 Jahre sich das weiterhin so ergeben sollte, dass ich dann halt nicht mehr in der Lage bin, irgendeinen Mann an mich heranzulassen, körperlich. Brich es auf. Wie soll ich das bitte machen? Ich weiß doch selber keinen. Du hast doch 1000 Möglichkeiten, wenn du mit so vielen Männern sprichst, dich auch mit Männern real zu verabreden. Hast du doch. Du bist jetzt mittlerweile so versiert im Telefonieren auch und im Abtasten von Menschen, dass du dich mit denen triffst, wo du so annähernd den Eindruck hast, das ist interessant, mit dem will ich mich treffen, mit dem würde ich es versuchen. Ich habe es ja auch schon versucht, also ich habe auch in meiner näheren Umgebung hatte ich jemanden dort schon mehrfach auf der Leine gehabt, es kam zum Treffen und unterm Strich war da gar nichts. Ja gut, du hast es ja so einmal gemacht, aber du sitzt seit 2 Jahren da fast 18 Stunden am Tag an deinem Telefon, das ist doch. Ja, ich weiß, du empfindest das bestimmt auch als krank, das ist ganz klar. Ja, was heißt krank? Du wirst krank davon, sagen wir es so. Ich werde krank. Ja, das sicherlich. Ist sicherlich. Also krank in dem Fall, dass ich halt mich auf niemanden mehr einlassen kann. Wobei ich ja ganz grundsätzlich auch nochmal sagen würde, aber ich will dir das nicht einreden. Vielleicht hat es ja auch mal ganz andere Ursächlichkeiten und vielleicht könnte man dem nachgehen. Aber dann bist du natürlich in dem Rumbohren deiner Seele, deiner Psyche, ne? In dem Rumstochern. Vielleicht gibt es ja doch noch was, aber dann müsstest du dich professionell mit jemandem beschäftigen, möchtest du aber nicht, ne? Zu einem professionellen, weiß ich nicht. Ich denke mal, vielleicht lerne ich jemanden kennen und habe wirklich das Glück, jemanden zu treffen, der genauso drauf ist wie ich. Dann gibt es, wenn du das nur machen willst, dann gibt es die einzige Möglichkeit, du musst es versuchen. Raus aus deiner Bude. Ja gut, das ist klar, das muss ich sowieso in Angriff nehmen. Okay, ich bedanke dir fürs Zuhören. Ja, ich hoffe, dass ich dir vielleicht einen kleinen Anschluss von draußen so habe geben können. Nee, hast du schon. Ich meine, mir ist das ja selber klar, dass es kein Dauerzustand weiterhin sein kann. Und noch ein Hinweis, liebe Männer, bitte schreibt uns nicht, ruft uns nicht an. Wir werden keine Kontakte vermitteln. Das kann die Ramona allein. Richtig. Ne? Okay, alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ramona. Gerald. 31, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Gerhard. Mein Thema, die 17-jährige Tochter, meine Freundin, droht der Entführung ihrer kleinen Schwester, wenn ich weiterhin in die Wohnung komme. Moment, die 17-jährige Tochter meiner Freundin. Deiner Freundin droht mit der Entführung ihrer kleinen Schwester, wenn ich weiterhin die Beziehung weiterführe, praktisch zu ihr in die Wohnung komme. Wie alt ist die kleine Schwester? 8. So klein ist sie dann auch nicht mehr. Und die 17-jährige Tochter deiner Freundin wohnt mit deiner Freundin zusammen? Richtig, die wohnen zusammen, ja. Die gehen in die Schule, Gymnasium. Und offensichtlich ist euer Verhältnis nicht gerade das rosigste? Mit der Tochter nicht richtig, aber mit der Freundin schon. Mit der Freundin schon, ist mir klar, aber nicht mit dem 17-jährigen Mädchen. Ja, richtig. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Seit 2,5 Jahren. Die ist da aus einer muslimischen Ehe geschieden worden. Du warst 20 Jahre verheiratet. Ist sie eine Deutsche? Sie ist eine normale Deutsche. Ja. Katholisch erzogen und lebt normal. Katholisch erzogen? Ja. Und aus einer muslimischen Ehe kommend? Nein, sie hat mit 16 Jahren hat sie ihren Mann kennengelernt, ach so. Einen Palästinenser. Ach so. Und stimmt ganz verfallen. Mhm. Und der Mann ist gewalttätig, hat sie geschlagen. Und der Palästinenser ist auch der Vater von dem 17-jährigen Mädchen? Ja, von den Kindern, ja. Ja. Gibt es da noch Kontakte zwischen dem Vater und... Und den Kindern gibt es zwischen der Mutter nur, was nötig war noch für die Verhältnisse. Hältst du es für möglich, dass der Vater die Kinder oder das 17-jährige Mädchen aufhetzt gegen dich? Nee, weniger. Mhm. Woher rührt denn dann dieses Missbehagen an deiner Person? Warum kommt ihr nicht zurecht miteinander? Ja, das Mädchen war früher praktisch eingesperrt, durfte keine Freunde haben. Mhm. Nachdem sie dann befreit waren, als sie ihr geschieden waren, die ausgezogen sind, hat sie sich versucht zu orientieren, hat alles Mögliche ausprobiert. Die Mutter hat da recht viel Freiraum gelassen. Mhm. Und irgendwie hat sie sich damit nicht zurechtgefunden. Es war interessant, was sie mal alles kurz auszuprobieren, aber hat schnell einmal allem Interesse verloren. Gut, das ist sicher eine Erklärung, dass sie eine problematische Zeit hinter sich hat. Aber warum? Sie sich nur mit der, hauptsächlich mit der Religion befassen, weil da wurden ja keine Einsprüche gemacht. Mhm. Und dann ist sie wieder der Religion verfallen. Das war das Einzige, was sie gekannt hat, wo sie sich sicher war. Ist das jetzt immer noch so? Ja, ist immer extremer geworden. Sie hat am Anfang wieder Kopftuch, oder sie hat angefangen Kopftuch zu tragen, was sie von ihrem Vater aus nicht musste. Mhm. Und hat dann angefangen, mich abzulehnen, weil ich ja nach dem islamischen Glauben verwerflich ist, was ich mache, dass ich da mit der Mutter zusammen bin. Daher weht der Wind. Ja. Mhm. Hat sie versucht, mit Magersucht uns zu trennen. Und sie ist magersüchtig geworden. Wie? Das ist doch, stelle ich mir vor, auch sehr schwierig und äußerst belastend für deine Freundin, mit ihrer Tochter und diesem Konflikt umzugehen. Wie, wie macht sie das? Sie hat ihr Berufsleben als Ausgleich, da kommt sie ganz gut damit zurecht. Und das ist so der Ausgleich, was sie... Aber zu drohen, die kleine Schwester zu entführen, das ist ja nun wirklich eine ganz harte Geschichte. Ja. Warum sind sie... Wir wissen auch nicht weiter, das ist jetzt aktuell gewesen, der Stand. Sie ist in eine neue Wohnung gezogen mit ihren Kindern. Die Kinder wollten unbedingt ein Zimmer zusammen haben. Mhm. Und die kleine Tochter, und da liegt halt ziemlich im Einfluss von der 17-Jährigen. Mhm. Will sie die entführen, um sie aus diesem Sündenpfuhl herauszuholen? Richtig, oder um der Mutter eins auszuwischen? Nein, um sie aus diesem Sündenpfuhl rauszuholen. Mhm. Aber da... würde ich ja jetzt schon mal gerne eine klare Stellungnahme von deiner Freundin hören, was sie dazu sagt. Das ist ja nur so krass und so hanebüchen. Das kompensiert sie mit ihrer Arbeit, das kann ich ja gar nicht glauben oder verstehen. Nee, das hilft ihr halt, über die Probleme hinwegzukommen. Ja gut, aber sie muss ja eine Position haben, was sagt sie denn? Ja, hat sie auch. Sie hat Angst vor ihrem Ex-Mann, der ist gewalttätig. Und ja, aber der verlangt das ja gar nicht, wie du sagst. Nee, aber sie befürchtet immer noch, dass wenn er mitbekommt, dass sie ihn nicht hat, und dass diesen Verhältnissen, die sie halt lebt, also dass das Kind dagegen seinen Willen praktisch erzieht. Jetzt hat einige Erziehungsrecht. Ach, der weiß gar nicht, dass es dich gibt. Nein. Ach so, na dann kann er deine das Mädchen nicht aufhetzen gegen dich, was ich gerade gefragt habe. Ne? Richtig, ja. Das heißt, deine Freundin ist in gewisser Weise auch erpressbar durch das Mädchen. Richtig. Mhm. Und deswegen haben wir auch ihr ziemlich freien Spielraum gelassen und sie ihre Religion ausführen lassen. Mhm. Gibt es ja nichts einzuwenden, dass sie dem Islam angehört, aber es artet halt immer mehr aus. Mhm. Und der normale Islam ist ja schon zu schwach, also sie betreibt ihn in ganz extremer Form. Mhm. Mhm. Also eine ausgesprochene Zwickmühle, in der ihr da seid und auch in der deine Freundin ist. Ja. Wobei, ich glaube, die Grundproblematik liegt erstmal bei deiner Freundin und ihrem ungeklärten Verhältnis zu ihrem Ex-Mann, vor dem sie nun wiederum Angst hat, wie du sagst. Ja. Eigentlich müsste sie ja schon seit Jahren klartisch gemacht haben und ein eigenständig freies Leben leben, sodass der Mann sich gar nicht einmischt, mit wem sie wiederum jetzt verbunden ist. Aber das hat sie ja nicht gemacht, sie hat ja Angst vor ihm. Ja, richtig. Mhm. Und da weiß ich auch nicht, wie man das Problem dann lösen kann. Mhm. Nun ist die Tochter ja schon 17 Jahre alt. Überlegt deine Freundin in der Richtung, dass sie sie aus dem Haus sogar mittet, jagt oder wie man das denn sagen mag? Weiß ich nicht, sie wird es vielleicht machen, wenn sie nicht Angst hätte vor dem Mann. Hm. Also immer der Mann. Sie würde ja anbieten, dass er ja zu ihrem Vater ziehen kann, wenn sie mit dem Verhältnis ja nicht zurechtkommt, wie wir leben. Hat sie es denn ihr schon angeboten? Ja, es war ja die Woche jetzt so der Fall gewesen. Daraufhin hat sie ja dann quasi geantwortet, dann nimmt sie aber die kleine Schwester mit. Mhm. Aber deine Freundin hat die die Erziehung obliegt deiner, bei deiner Freundin. Also sehr komplizierter Fall. Wo du kaum was machen kannst, sondern eigentlich der entscheidende Faktor ist deine Freundin. Ja. Die muss die Klärung herbeiführen. Du bist dann nur, du kannst dann nur immer wieder reagieren darauf. Ja. Deine Freundin hat sich da so sehr einengen lassen und ich meine, diese Geschichten kennen. Ich weiß nicht, wie ich sie da rausbekommen kann. Das ist, weil die Angst vor ihrem Ex ist und eventuell seinen Familienangehörigen noch ist extrem. Lebt denn der, der Mann in der Gegend? In der Nähe, In der Nähe auch noch. Der kennt dich natürlich nicht, weil hast du jetzt mit deiner Freundin nach diesem, nach dieser Drohung auch nochmal alleine geredet und einen Plan? Und was sagt sie? Ja, eben ihre Ängste gegenüber dem Mann. Im Prinzip wird sie sagen, geht zu deinem Vater, aber sie traut sich da nicht. Wie lange halt ist sie jetzt eigentlich getrennt von diesem Mann? Seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Aber sie ist eben letztendlich unter der Macht des Mannes, steht sie. Richtig. Ja. Das ist ein sehr komplizierter Fall, den ich nicht gerne so in der Öffentlichkeit mit dir beraten würde wollen. Wir werden das so machen, wir rufen dich gleich zurück, Gerald. Ja. Also entweder rufe ich dich persönlich gleich an oder erstmal meinen Psychologe, der Peter. Ja. Und dann gucken wir weiter, ne? Okay, so machen gut. Wir das. Bis gleich, tschüss. Ja, tschüss. Charlotte, schöner Name für ein 18-jähriges Mädel, hallo. Hallo. Hallo. Charlotte. Ja. Erzähl, was ist los? Ja, also ich wollte ein bisschen was über die Musiktherapie erzählen, die ich mit meinem Vater betreibe. Musiktherapie? Ja, und zwar ist er an einem Herzinfarkt, ja nicht erlegen, aber halt quasi, er war 20 Minuten tot und ist jetzt halt, das ist jetzt ein Jahr her und seitdem ist er halt im Rollstuhl. Und ja, und durch das Singen und ein bisschen Musizieren habe ich halt wieder so einen Weg zu ihm gefunden, mit ihm zurechtzukommen, weil am Anfang hat er halt irgendwie rumfantasiert und irgendwie... Kann er sprechen? Ja, sprechen kann er schon. Doch, doch kann sich mitteilen. Und wie, was musizierst du? Mit was? Hast du ein Instrument? Ja, ich habe eine Gitarre. Eine Gitarre? Eine Gitarre oder ein Bass. Und ja, damit mache ich dann halt so bekannte Lieder, die er vielleicht von früher kennt oder auch zum bekannt Beispiel? Ist. Zum Beispiel, welche Lieder singst du gerne mit ihr, mit ihm? Ja, zum Beispiel halt Kleiner Kaktus oder irgendwie I'm Sitting on the Dock of the Bay oder sowas halt. Wie alt ist dein Papa? Mein Papa ist 59. 59, genau. Ja. Ja, und das ist halt eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit, halt ihm am Leben teilhaben zu lassen. Also ihm auch wieder ein bisschen Freude zu bereiten. Ja, genau, weil er ist halt in seinem Rollstuhl immer und schweigt und sagt gar nichts. Und aber er ist geistig fit, ne? Ja, also es geht. Ich meine, das Sprachzentrum hat am wenigsten noch gelitten, aber der hat kein Kurzzeitgedächtnis, also quasi jeder Tag ist neu. Und ach so, ach so. Und wenn ich mit ihm ein Lied von einem Tag gemacht habe, dann, naja, dann ist es halt ein bisschen anstrengend, ihm das wieder beizubringen, aber ich habe halt noch die Hoffnung, dass das Gedächtnis dann irgendwann mal greift in der Beziehung. Wie viele Stunden am Tag musizierst du mit ihm? Ja, also es ist unterschiedlich. Also ich gehe noch zur Schule und mach das nicht unbedingt täglich, also 3-4 Mal die Woche oder so eine Stunde. Also je nachdem, je nach Form. Also der hat ja auch seine verschiedenen Tagesformen, manchmal ist er gut drauf, manchmal und dann, nicht. Und dann singt er auch mit, das funktioniert. Ja. Du gibst ihm einen Text und er singt dann mit. Ja, er liest den Text gar nicht, er muss also quasi blind den mitsingen. Wenn er schafft, dann schafft er es, wenn nicht, dann gehe ich halt jede Zeile einzeln mit ihm durch. Und auch so die schwierigen Melodien, Riffs, oder wie man das nennt. Und die kann man auch ziemlich filigran nachsingen, was mich halt auch sehr erstaunt, weil vorher war er halt mehr so, ja, so diese deutsche Mentalität, so klatschen auf eins und ein bisschen ja, halt mitgrölen irgendwie so. Das hat mich dann immer ein bisschen gestört. Ja. Und jetzt kommt so diese feine Stimme kommt. Ja, es ist wahrscheinlich für ihn auch ein Erfolgserlebnis, ne? Ja, wenn er dann mitgesungen hat und singen ist ja so grandios, ne? Tut allen immer gut und der Seele gut, und wenn man krank ist, gibt es auch ganz tolle Erfolge, wirklich in professioneller Musiktherapie. Genau, ne? Da habe ich mir halt ein Beispiel dran genommen. Und ja, und da ich ein bisschen singen kann, ein bisschen Gitarre singen kann, habe ich mir gedacht, ja, mach ich das doch mit dem. Ist doch eine schöne Sache. Und ja, vielleicht auch eine gute, deswegen gut, dass du angerufen hast und wir noch kurz miteinander haben reden können. Vielleicht auch eine gute Anregung für andere Leute, die Kranke zu Hause haben. Holt mal die Gitarre raus, setzt sich ans Klavier oder was auch immer, die Mundharmonika, das Schifferklavier und singt, ne? Genau. Oder auch zu Weihnachten jetzt, ne? Ja, ich habe neulich nochmal gedacht, das fand ich früher so schön, dass wir früher immer zusammen Weihnachtslieder gesungen haben. Genau. Heute werfen wir eine CD ein und sitzen da stumm am Tisch, ne? Ja, und genau. Das die CD, das führt auch nochmal die Familie zusammen. Genau. Leute, singt alle miteinander. Jetzt rede ich schon wie Gottfried Fischer. Nein, so darf es auch nicht kommen. Charlotte, alles Gute. Schöne Weihnachten. Danke. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinem Team, bei Thomas Reinke, Wolfram Spielkowski, Roland Lohr, Anne Buchholz, Tim Stienauer, Axel Rossländer und Stefan Gehrig. Ich wünsche ein schönes Wochenende bis Montagnacht. Bis dahin, ciao.